Am 29. Juni fand in der Kongresshalle Mansude in Pyongyang, Hauptstadt der Demokratischen Volksrepublik Korea, die vierte Tagung der obersten Volksversammlung der DVRK in der 13. Legislaturperiode statt. Daran nahmen die Abgeordneten der obersten Volksversammlung teil. Zugegen waren dabei die leitenden Mitarbeiter der Partei, Militär- und Machtorgane, Massenorganisationen, Ministerien, zentralen Institutionen und der Bereiche Wissenschaft, Bildung, Literatur und Kunst, Gesundheitswesen und Massenmedien als Zuhörer. Der Genosse Kim Jong-un erschien auf der Tribüne. Auf der Tribüne nahmen auch die führenden Repräsentanten der Partei des Staates und der Armee wie Kim Jong-nam, Fang Byung-so, Park Bong-ju und Choi Ryong-hae, der Vorsitzende einer befreundeten Partei und die Mitglieder des Verteidigungskomitees und des Präsidiums der obersten Volksversammlung der DVRK ihre Plätze. Der Vorsitzende der obersten Volksversammlung und seine Stellvertreter führten den Vorsitz. Der Vorsitzende Choi Tae-bok hielt die Eröffnungsrede. Auf der vierten Tagung der obersten Volksversammlung der DVRK in der 13. Legislaturperiode standen folgende Punkte auf der Tagesordnung. Punkt 1. Über die Revidierung und Ergänzung der sozialistischen Verfassung der Demokratischen Volksrepublik Korea. Punkt 2. Über die Wahl vom Genossen Kim Jong-un ins höchste Amt der DVRK. Punkt 3. Über die Bildung des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK. Punkt 4. Über die konsequente Erfüllung der von der Partei der Arbeit Koreas dargelegten 5-Jahres-Strategie für die Entwicklung der Wirtschaft des Landes. Punkt 5. Über die Gründung des Komitees für friedliche Vereinigung des Vaterlandes der DVRK. Punkt 6. Organisatorische Frage. Auf der Tagung wurde zuerst der erste Tagesordnungspunkt besprochen. Der Abgeordnete Yang Hyung-sop hielt ein Referat über die Revidierung und Ergänzung der sozialistischen Verfassung der DVRK. Das Gesetz der obersten Volksversammlung über den ersten Tagesordnungspunkt über die Revidierung und Ergänzung der sozialistischen Verfassung der DVRK wurde verabschiedet. Im Anschluss daran begann die Beratung über den zweiten Tagesordnungspunkt. Der Abgeordnete Kim Jong-nam hielt eine Rede über die Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK. In Widerspiegelung des einmütigen Willens und Wunsches aller Abgeordneten der obersten Volksversammlung, Angehörigen der Volksarmee und der Bevölkerung der DVRK, schlug er der obersten Volksversammlung höflich vor, den Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK zu wählen. Sein Vorschlag, Kim Jong-un ins höchste Amt der DVRK zu wählen, fand bei allen Abgeordneten und Teilnehmern absolute Unterstützung und Zustimmung. Auf der Tagung wurde es feierlich proklamiert, dass Kim Jong-un, der unter dem Banner des großen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ismus, die im Gebirge Baekdu begonnene koreanische Revolution siegreich führt, zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK gewählt worden ist. Danach beriet man über den dritten Tagesordnungspunkt. Auf Vorschlag vom Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK Kim Jong-un wurden die Abgeordneten Fang Byung-so, Park Bong-ju und Choi Ryong-hae zu seinen Stellvertretern und die Abgeordneten Kim Gi-nam, Park Yong-sik, Lee Soo-young, Lee Man-gun, Kim Yong-chul, Kim Won-hong, Choi Bu-il und Lee Yong-ho zu den Mitgliedern des Komitees gewählt. Weiter diskutierte man über den vierten Tagesordnungspunkt. Der Abgeordnete Park Bong-ju hielt ein Referat über die konsequente Erfüllung der von der Partei der Arbeit Koreas dargelegten 5-Jahres-Strategie für die Entwicklung der Wirtschaft des Landes. Anschließend hielten mehrere Abgeordnete Rede. Die Redner betonten, dass die 5-Jahres-Strategie für die Entwicklung der Wirtschaft des Landes eine wissenschaftliche und revolutionäre Strategie dafür im Einklang mit der gesetzmäßigen Forderung für den sozialistischen Wirtschaftsaufbau und den realen Verhältnissen beim Aufbau einer Wirtschaftsnation einen großen Aufschwung herbeizuführen, sowie ein Entwurf sei, der den kürzesten Weg zum Aufbau eines starken sozialistischen Staates erhellt habe. Sie äußerten die Entschlüsse dazu, unter dem Banner der Priorität der Entwicklung mit eigener Kraft das Ziel der von der Partei dargelegten 5-Jahres-Strategie für die Entwicklung der Wirtschaft des Landes unbedingt zu erreichen und der Kim Jong-un-Ära mit stolzen Siegen beim Aufbau des starken sozialistischen Staates zu Ruhm zu verhelfen. Es wurde das Gesetz der obersten Volksversammlung über den vierten Tagesordnungspunkt über die konsequente Erfüllung der von der Partei der Arbeit Koreas dargelegten 5-Jahres-Strategie für die Entwicklung der Wirtschaft des Landes angenommen. Danach wurde der Beschluss der obersten Kriegsversammlung über den 5. Tagesordnungspunkt über die Gründung des Komitees für friedliche Vereinigung des Vaterlandes der TVRK angenommen. Auf der Tagung wurde die organisatorische Frage der 6. Tagesordnungspunkt besprochen. Der Vorsitzende Choi Tae-bok hielt die Schlussrede.